إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار Wir machen heute mit unserem Akida-Unterricht weiter. Wir haben das letzte Mal über Dajjal gesprochen. Und wir werden inshallah heute und das nächste Mal noch einmal über Dajjal sprechen. Das heißt noch zwei Vorträge, also mit heute. Und bevor wir anfangen mit unserem eigentlichen Thema, wollten wir daran erinnern, bevor ich das dann nachher vergesse, wegen den Rachle morgen, also hier solche Dinger, wollen wir in Holland kaufen. Ja, und wer diesbezüglich noch was geben möchte, spenden möchte, der kann... Für die Kinder, der kann dann uns was geben. Ich habe noch eins. Und dann werden wir dementsprechend halt die Rachle abholen. Ja, und jetzt fangen wir mit unserem Thema an. Das letzte Mal haben wir verschiedene Punkte genannt. Wir haben nochmal über ein wenig über die kleinen Zeichen gesprochen. Wir haben auch natürlich über Dajjal gesprochen, was für eine Fitna das ist. Wir haben gesagt, dass die Gelehrten gesagt haben, dass Dajjal das erste große Zeichen ist, der großen Zeichen, das erste der großen Zeichen. Und wir haben auch gesagt, dass Dajjal die größte Fitna von der Erschaffung Adams, des ersten Menschen, bis zum Tag des Gerichts für die ganze Menschheit ist. Er ist die größte Fitna. Und heute werden wir über andere verschiedene Punkte sprechen, die auch wichtig für uns sind. Und das nächste Mal werden wir fast nur über Hadith, also wir werden fast nur Hadith vorlesen bzw. erwähnen, dass wir auch mit dem Thema dann richtig vertraut sind. Warum heißt Dajjal Dajjal? Warum hat er den Namen Dajjal? Im Arabischen bedeutet Dajjal etwas zu verdecken. Etwas zu verdecken und auch zu lügen. Und deswegen ist es richtig, dass Dajjal so benannt wird. Denn er verdeckt die Wahrheit gegen die Menschen. Oder bei den Menschen verdeckt er die Wahrheit mit Lüge. Und er lügt und macht Fitna, macht Fesad. Ja? All diese Sachen passen zu ihm. Und deswegen hat er diesen Namen, Dajjal. Was auch wichtig für uns ist, ist, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, für uns seine Erscheinungsmerkmale, das heißt, wie er aussehen wird, ganz klar gemacht hat. Und das nächste Mal werden wir noch deutlicher darüber sprechen. Heute werden wir einige Sachen davon erwähnen. Das ist auch sehr wichtig für uns. Denn, wir haben ja schon letztes Mal erwähnt, dass Dajjals Fitna sehr groß sein wird. Aber wir haben auch gesagt, Allahs Barmherzigkeit ist noch viel größer und ist unvorstellbar groß gegenüber seinen Dienern. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns Anzeichen gegeben oder hat uns aufgeklärt durch seinen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wie Dajjal aussehen wird. Und dass dieser zum Beispiel für sich am Anfang das Prophetentum behaupten oder beanspruchen wird. Und dann nachher, wenn er mehr Anhänger hat, wird er die Gottheit für sich beanspruchen. Und er wird augenscheinlich Dinge tun, die nur Allah subhanahu wa ta'ala machen kann. Ja, die Toten erwecken, wir haben ja gesagt, das sind Satane, die sich dann in diese Lebendigen dann verwandeln. Sodass die Menschen augenscheinlich denken, ah, guck mal, das ist Allah. Aber all diese Sachen werden nur mit Allahs Erlaubnis geschehen und sind eine Prüfung für uns. Aber wir werden wegen bestimmter Zeichen wissen, dass dieser Dajjal ein Lügner ist. Und zwar der größte Lügner. Und eins müssen wir wissen, obwohl wir all diese Zeichen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam bekommen haben, dürfen wir uns nicht auf diese Fitna, wenn sie eintreffen sollte in unserer Zeit, einlassen. Das heißt, wenn wir von dem Dajjal hören, dann sollen wir nicht sagen, ich bin ein Mann und ich werde zu ihm gehen und mit ihm Konfrontation machen, sondern wir sollen das machen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam von uns verlangt hat. Und er sagte zu uns, wenn Dajjal kommt, dann flieht vor ihm. Und das ist sehr wichtig zu wissen. Denn wenn man einmal bedenkt, warum könnte das so sein? Die Menschen heutzutage und auch viele Brüder und wir darunter mit eingenommen, denken manchmal, boah, ich habe voll den starken Iman. Oder man macht ein paar Tage vielleicht viele gute Taten, die vom Islam sind, und dann denkt man, ich habe starken Iman, ich fühle mich voll, man hat dieses Gefühl von starken Iman. Und dann kommt Shaitan mit einer kleinen Fitna, mit einer kleinen Sache und schon strauchelt von einem der Din. Die Religion fängt sofort an zu straucheln. Vielleicht denkt man sich, wo denn, was denn, was kann dabei sein, was kann das schon sein? Ganz einfach. Man ist vielleicht, ich sag mal, im Imanrausch, aber dann wird man ist ja nicht irgendwo in einem Tal, sondern man lebt halt in dieser Gesellschaft und wir haben uns nicht von den Dingen komplett gelöst, dass wir uns nur mit dem Din beschäftigen. Dass dieses Straucheln fast nicht mehr zustande kommt. Schon machen wir das Internet an und vielleicht gehen wir auf islamische Seiten, aber nach kurzer Zeit gehen wir dann auf Seiten, um uns einfach zu entspannen. Oder einer kommt wegen seinem Din ins Straucheln, wegen der Arbeit. Ja, es wird ihm gesagt, okay, du kannst deine 5 Gebete machen, aber Freitagsgebet wird schwer. Dann kommt noch die Familie hinzu, dann kommen noch die anderen Leute hinzu, alle reden auf dich ein, dann musst du ein bisschen dein Bart kürzen, dann dies, dann das. Und allein schon, dass du überlegst und all diese Abstriche machst, das zeigt schon, dass dein Iman strauchelt. Es kann auch sein, dass du wegen deiner Frau oder wegen deinen Kindern Sachen machst, die du sonst nicht machen würdest. Normalerweise ist es verboten, jeder kann sagen, was er will, aber normalerweise ist es verboten, dass egal ob ein Junge oder ein Mädchen in eine Schule mit gemischten Geschlechtern geht. Aber jeder von uns weiß, wie die Situation in Deutschland ist, dass das schwer ist, diese Sache einzuhalten. Was heißt schwer? Es ist nicht schwer, nur man muss mit Konsequenzen rechnen, wie Strafe, Gefängnis und so weiter. Aber keiner oder sehr wenige von den Brüdern heutzutage machen das. Man macht wegen seiner Frau, wegen seiner Kinder, wegen seiner Familie, macht man Dinge, die man sonst nicht machen würde. Ja, man kommt ins Straucheln, weil all diese Sachen sind Fitna. Und all diese Sachen sind Haram und sind kleine Dinge. Kleine Dinge, kleine Fitna. Nichts Großes ist passiert. Keiner hat dich mit deinem Leben bedroht oder irgendwas. Du willst nur diese Probleme nicht haben und du machst einfach die Sachen, was die Menschen von dir verlangen. Und wie wird das sein, wenn Dajjal vor uns ist? Ja, hier straucheln die Leute schon, lassen ihre Gebete wegen Arbeit. Wie wird das sein, wenn Dajjal vor ihnen ist? Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, und das wird überrichtet bei Abu Dawud, wenn jemand von euch von dem Dajjal hört, so soll er von ihm fliehen. Bei Allah, ein Mann wird denken, dass er ein Mu'min ist. Und dann wird er zu ihm gehen, und wenn er hört, was er sagt, und wenn er sieht, was er macht, also der Dajjal, dann wird er einer von seinen Anhängern. Und ich befürchte, und erstmal schaut mal auf den Hadith, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, einer wird denken, dass er ein Mu'min ist. Letztes Mal haben wir über den gesprochen, der wirklich ein Mu'min war und der zu ihm gegangen ist und getötet wurde. Aber in diesem Hadith, einer wird von sich denken, dass er Mu'min ist. Und ich befürchte leider, ich befürchte, und Allah weiß es am besten, dass das unser Status ist. Und der Status der 95% der Brüder, auch die sich selber der Salafia zuschreiben. Ich sage nicht, dass sie keine Salafis sind, weil da müssen andere Punkte kommen, um jemanden von der Salafia rauszuschmeißen. Aber ich befürchte, dass das unser Status ist. Denn wir denken, wir sind Gläubige. Aber Allah subhanahu wa ta'ala weiß nur, ob es auch wirklich so ist. Nur Allah weiß, ob es so ist. Du kannst von dir viel behaupten. Und wir können viel behaupten, die Sache ist so, die Sache ist so. Und wir haben das schon oft gesagt. Nur weil die Menschen der Sache einen bestimmten Namen geben, heißt das noch lange nicht, dass die Sache auch wirklich so ist. Jede Sache im Islam, hat Eigenschaften. Ja, wie man sie erkennen kann. Die Kuffar haben bestimmte Eigenschaften, Allah subhanahu wa ta'ala spricht darüber im Koran. Oder die Munafiq haben bestimmte Eigenschaften und so weiter. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat über die Gläubigen auch viel im Koran gesprochen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch. Und jeder kann sich selbst prüfen, ob er ein Gläubiger ist. Jeder kann sich selber prüfen. Ihr müsst die Antwort nicht hier hinaus posaunen. Jeder soll für sich die Waage machen, ob er ein Gläubiger ist. Wer sind die Gläubigen? Wer? Wie heißt es im edlen Koran? In Surat al-Mu'minun, in den ersten Versen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in der ungefähren Übersetzung der Bedeutung, wahrlich erfolgreich sind die Gläubigen. Wahrlich erfolgreich sind die Gläubigen. Qad aflaha al-mu'minun. Ja, erfolgreich sind die Gläubigen. Wer sind die? Fi salatihim khashi'un. Die in ihren Gebeten voller Demut sind. Jeder kann sich jetzt fragen, wo er im Gebet ist. Diese zwei Eier reichen schon. Jeder kann sich fragen, wo er im Gebet ist. Ich befürchte, dass wir von den Menschen sind, die sich an all die Sachen äußerlich halten. Das bedeutet, wenn wir eine Riwaya, ein Hadith vom Prophet sallallahu alaihi wasallam lesen, dass man dort hingucken soll, wo man Sujud macht, wir machen diese Sachen. Wir machen das. Aber sind wir auch im Herzen dort, wo die Sahaba waren oder wo die Gelehrten sind? Das ist die Frage. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die in ihren Gebeten voller Demut sind und die sich von allem leeren Gerede fernhalten. Und die die Zakat entrichten und ihre Schamteile bewahren, außer gegenüber ihren Gattinnen oder denen, die sie von Rechts wegen besitzen. Denn dann sind sie nicht zu tadeln. Diejenigen aber, die darüber hinaus etwas begehren, sind Übertreter. Und diejenigen, die das ihnen anvertraute Gut und ihre Verpflichtungen hüten und die ihre Gebete einhalten. Und man muss wissen, dass für die Männer das Gebet in der Jama'a, ja, wenn es keinen Hinderungsgrund gibt, wie Krankheit oder dass man auf der Arbeit ist, also jetzt nicht Arbeit, dass man die Gebete lassen soll, aber dann kann man bei der Arbeit beten. Jemand, der zu Hause sitzt und die Moschee ist in der Nähe und geht nicht zum Gebet, so ist er sündigt. Denn das Gebet in der Jama'a ist Pflicht. Und sogar die Munafiqun sind in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam fünfmal am Tag zum Gebet gekommen. In die Moschee. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dies sind die Erben, die Al-Firdaus erben werden. Ja, wir wissen, Al-Firdaus ist die höchste Stufe in Jannah. Auf ewig werden sie darin verweilen. Aber ich will euch Hoffnung geben und mir auch. Wir sind noch nicht tot. Wir leben noch. Und jeder kann sich verbessern. Wie wird man ein Gläubiger? Ganz einfach, indem man sich mit dem beschäftigt, die einen zum Gläubigen machen. Es gibt eine kleine Geschichte. Ich weiß nicht, ob das weiß, aber das kann man erzählen. Das schadet nicht. Einer wollte unbedingt vom Propheten sallallahu alaihi wasallam träumen und hat zu seinem Lehrer gesagt, wie kann ich es schaffen, dass ich vom Propheten träume? Weil wir wissen, wer vom Propheten träumt, der wird große Belohnung dafür kriegen. Und so hat der Lehrer ihm gesagt, ganz einfach, du sollst ein Schaf schlachten und dann salzen, ganz viel salzen, extrem viel, und dann sollst du das essen. Der hat gesagt, das war's. Der hat das gemacht. der hat das ganz viel gesalzen. Ach ja, und er hat ihm gesagt, und dann, wenn du das gegessen hast, darfst du nichts trinken und musst so schlafen gehen. Und der hat das übersalzen und gegessen und ist so schlafen gegangen. Und von was hat er geträumt? Von Regen, Wasserfälle, Bächen, all diese Sachen. Warum? Weil er Durst hat. Er ist morgens aufgestanden, hat natürlich sofort getrunken und hat dann seinem Lehrer gesagt, ich habe nicht vom Propheten geträumt, ich habe von diesen Sachen geträumt. Dann hat er gesagt, warum? Weil dein Kopf da war. Wenn du dich viel mit Prophet beschäftigst, dann wirst du vom Propheten träumen. Das bedeutet, wenn man sich viel mit den Dingen beschäftigt, die einen zum Gläubigen machen, so wird man irgendwann ein Gläubiger. Das ist wie Training. Man kann nicht erwarten, wenn man jetzt einen Tag sich wie ein Sahaba verhält, dass man alles abgeschaltet hat, was mit der Dunya zu tun hat, oder was einen ablenkt, und dass man Zikr macht, Gebete, all diese Sachen, was ein Sahaba gemacht hat, dass man sofort vom Propheten träumt und dass man sofort ein Gläubiger ist. Das ist wie mit Training. Du kannst nicht in einem Tag Mr. Olympia werden. Das ist unmöglich. Um zurück zum Vortrag zu kommen, müssen wir auf jeden Fall wissen, dass es eine wichtige Anordnung ist des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man nicht in diese Fitna überhaupt reinfällt, hat er schon gesagt, flieht. Denn das ist das Schlimmste, was passieren könnte, wenn man sein ganzes Leben mit Islam beschäftigt ist und dann kommt der Dajjal, macht da seine Fitna und man folgt ihm und man hat seinen Islam verkauft und gelassen. Und dass man dann Kafir wird, ist die schlimmste Sache, was einem Muslim passieren kann. Denn dann ist alles vorbei, alles ist umsonst. Und man soll nicht denken, weil man hier sitzt vielleicht und weil man betet, dass man den Islam gepachtet hat und dass man sicher ist vom Kufr. Man muss immer Angst um seine Religion haben. Also soll man auch von Dajjal fliehen. Und schaut euch Allahs Barmherzigkeit an. Er subhanahu wa ta'ala hat die Mängel von Dajjal für jeden offensichtlich gemacht. Für jeden an einen Ort hingestellt, wo man es nicht verdecken kann. Wo man die Mängel nicht verdecken kann. Allah hat das so gemacht, dass Dajjal auf einem Auge blind ist. Und das sieht man, denn das ist in seinem Gesicht. Und stell dir vor, Dajjal hätte am Rücken ein Problem oder vielleicht am Arm oder so. Und dann zieht er einen Pullover an oder irgendeinen Anzug und die Sache hat sich gegessen. Man sieht das nicht. Aber das ist im Gesicht. Man sieht das. Und wenn Dajjal für sich behauptet, dass er Gott ist, so passt das nicht zusammen. Denn wenn er ein Gott ist mit göttlichen Eigenschaften, warum kann er sich selber nicht heilen, wenn er blind ist? Dann müsste er sich selber heilen können. Und das ist auch einer von den Eigenschaften, worüber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sehr oft gesprochen hat. In einer Überlieferung sagte der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam: Und wenn ihr durcheinander kommt und nicht mehr wisst, ist er nun Dajjal oder nicht? Das bedeutet, jetzt einer ist in eine Situation gekommen, mit ihm zusammengetroffen und ist durcheinander, er weiß nicht mehr, ist das Dajjal, ist das nicht Dajjal, so viel Fitna, so viel Durcheinander. Da hat der Prophet eine Regel gegeben: So wisset, dass er einäugig ist, aber euer Herr ist nicht einäugig. Ja, das ist also eine Regel, dann, wenn du siehst, wenn du nichts mehr weißt und du siehst, der hat ein Auge und behauptet für sich, dass er Gott ist, dann weißt du, dein Rabb hat nicht ein Auge. Und die Ahadith, die über seine Augen sprechen, da gibt es verschiedene Meinungen und verschiedene Stellungen der Gelehrten diesbezüglich. Die meisten sagen, er ist auf einem Auge blind. Und das ist das Rechte. Die meisten sagen das. Das folgt aus dem Hadith von Bukhari und Muslim. Abdullah ibn Omar radiallahu anhu überliefert, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, Dajjal ist auf dem rechten Auge blind. Als ob eine Traube getrocknet wäre. Und ihr wisst, wie das aussieht, wenn eine Traube so verfault oder getrocknet, die wird ganz klein und so strumpelig. Rosine. Ja, wie eine Rosine. So sieht das dann aus. Und das ist ganz klein. Und so ist auch sein Auge ganz klein und vertrocknet. Aber auch andere Sahih Ahadith gibt es, wie bei Imam Ahmed, wo der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, dass auch sein linkes Auge krank ist. Und Dajjal, wo er zum Beispiel sagt, Dajjal ist auf dem linken Auge blind. Und zwischen seinen Augen steht Kafir. Und das wird der Gebildete und der Ungebildete, also der Lesende und der Nichtlesende, lesen können. Manche denken vielleicht, wie soll das gehen? Man kann nicht lesen, normal ist man Analphabet und dann plötzlich auf einmal kann man lesen. Man muss sich eins merken, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Erschaffer aller Dinge. Und er ist der Erschaffer dieser physikalischen Gesetze, die wir kennen. Und er subhanahu wa ta'ala hat diese Gesetze in der Hand. Und wenn er möchte, setzt er sie außer Kraft. Erinnert euch an Ibrahim a.s., als er ins Feuer geworfen wurde. Ja? Normalerweise, nach unseren Maßstäben, müsste er verbrennen. Ja? Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Feuer befohlen, dass es kühl und mild ist. Und man muss auch erwähnen, dass diese Buchstaben, die dort stehen, zwischen seinen Augen, Kafire, also Kaf, Fa und Ra, dass das nichts Metaphorisches ist. Ja, dass man sagt, das ist ein Symbol für irgendeine Sache. Sondern die stehen wirklich dort. Die stehen dort. Man kann das lesen als Mu'min, als Gläubiger. Und jetzt ein ganz kleiner Exkurs. Wenn wir zwei Hadith haben, die augenscheinlich im Widerspruch oder im Gegensatz zueinander stehen, denn es ist bekannt, dass zwei Sahih, also Überlieferungen, die authentisch überliefert sind, niemals im Widerspruch zueinander stehen können. Niemals. Und so gibt es verschiedene Methoden, wie man diese zum Einklang, also dass die sich halt nicht widersprechen, wie man die zusammenbringen kann. Und wie man die verbinden kann. Eine Methode ist, man gibt den einen Hadith Vorrang vor dem anderen. Das ist eine Methode. Und die meisten Gelehrten haben Vorrang gegeben dem Hadith, der bei Bukhari und Muslim sind. Ja? Und sagen, Dajjal ist blind auf dem rechten Auge. Aber Imam Nawawi, Rahmatullah alayh, hat gesagt, es ist nicht nötig, dass wir dem einen Hadith Vorrang geben und den anderen im Rang herunterstellen, wo wir die beiden verbinden können. Wo wir eine Verbindung machen können. Er sagte, Dajjal hat eine Augenkrankheit. Rechts, auf dem rechten Auge, sieht er gar nichts. Ist komplett blind. Und auf dem linken Auge hat er eine sehr starke Sehschwäche. Ja? Und das haben auch viele Gelehrte gesagt. Und das ist auch ein Beweis. Auch ein Beweis. Aber für uns reicht, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, uns informiert hat, dass Dajjal nicht Gott ist. Natürlich, subhanallah, oder ein Prophet. Das reicht schon für uns. Aber das ist auch ein Beweis, wenn man mit ihm konfrontiert werden sollte oder mit ihm reden sollte, dass er kein Gott sein kann. Weil wenn einer ein Gott ist, wie kann er selber eine Krankheit haben, aber sich von dieser Krankheit nicht heilen? Und eine wichtige Regel, was auch wichtig für uns ist, dass man jede Fitna abwehren kann, wenn man diesbezüglich mit jemandem in einen Disput, in eine Diskussion geraten sollte und er behauptet diese Sache, weil ich habe auch einmal einen gesehen, der hat gesagt, ich habe Gott gesehen. Er hat zu mir gesagt, ich habe Gott gesehen. Normalerweise ist er Muslim, geboren als Muslim, aber er ist Murtad geworden. Also ganz klar, wir sind kein Tekfiris oder so, er ist Murtad geworden, einfach. Weil er auch an Hinduismus, Buddhismus und so sich dieser Sache hingegeben hat. Und eine wichtige Regel, die der Prophet uns sagte, und das ist in Tirmizi und von Ibn Omar überliefert, er sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wisset, dass ihr euren Herrn nicht sehen werdet, bis ihr stirbt. Das bedeutet eine wichtige Regel. Es ist unmöglich, dass du hier in der Dunya bist und lebst und dass du Allah subhanahu wa ta'ala siehst. Das kann nicht passieren, egal welcher Sheikh, egal aus welchem Sufi-Orden, egal was die da machen. Es ist unmöglich, wenn er dir kommt und sagt, ich habe Allah gesehen, gibt es solche Leute. Wenn er sagt, ich habe von Allah Befehl gehört, ich habe von Allah so, ich habe da. Unmöglich. Und das heißt, jeder, der behauptet, dass er Allah ist, und wenn er vor dir ist, kann nicht sein. Ob das Dajjal ist, egal wer das ist. Diese Regel ist auf jeden. Ist unmöglich. Und so wisse, der vor dir ist, ist ein Lügner und lügt. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat uns genauestens darüber informiert, wo der Dajjal auch erscheinen wird. Ja, alles hat er uns gesagt, wie der aussieht, wo der kommt, wie lange und so weiter. Damit wir genau wissen, das ist der Dajjal. Gibt es kein Hin und Her. Das ist der Dajjal. Und das ist auch berichtet von Tirmizi und überliefert von Abu Bakr, radiallahu anhu, der sagte, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, sagte, alaihissalam, wahrlich, der Dajjal wird in einem Land aus dem Osten erscheinen, welches Khorasan heißt. Ja, er sagte, wahrlich, der Dajjal wird in einem Land aus dem Osten erscheinen, welches Khorasan heißt. Und das damalige Khorasan, ist heute Persien, und das Persien jetzt ist so Iran und diese Ecke da. Kann sein, dass er von da kommt. Diese Ecke. Guckst du, was damals Khorasan war? Alles, ja. Was hinter Dijle ist. Ja, Dijle kannst du gucken. Irakische, dieser Grenzfluss, die haben gesagt, das Land hinter Dijle, das ist Khorasan. Kannst du gucken, damals, was auf Karte Khorasan war? Da kann von jedem Gebiet sein, dass er kommt. Was sein Aufenthalt auf der Erde angeht, so hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, uns auch darüber informiert, wie lange er da sein wird. Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, dass der Dajjal 40 Tage auf der Erde weilen wird. Er sagte, der erste Tag wird wie ein Jahr. Der zweite Tag wird wie ein Monat sein. Der dritte Tag wie eine Woche. Und die restlichen Tage wie normale Tage, die wir kennen. Also wie wir die halt kennen, normale Tage. Und hier stellt sich jetzt die Frage, ja, unter den normalen Leuten, nicht unter den Ulema, unter den normalen Leuten, stellt sich die Frage, dieser erste Tag, ist das echt wie ein Jahr? Also wird das so lang wie ein Jahr sein? Oder ist das metaphorisch gemeint, dass man sagt, dieser erste Tag war so schwer, so viel Fitna, so viel, dass das relativ, also das heißt, dass man das fühlt wie ein Jahr. Ist das so gemeint? Ist das heißt metaphorisch? Nur ein Symbol für ein Jahr oder ist das echt ein Jahr? Aber die Antwort finden wir in den Hadith. Ja? Deswegen habe ich gesagt, für die Gelehrten ist das kein Diskussionsthema, weil Ahlul Hadith, die wissen über diese Sache Bescheid. Als der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, die Sahaba darüber informierte, dass der Dajjal 40 Tage auf der Erde bleiben wird und gesagt hat, ein Jahr wird so, ein Tag wird so, ein Tag wird so, ein Tag wird so und die restlichen so, da haben die Sahaba eine Frage gestellt und seht euch mal diese Frage an, worüber sie sich Sorgen gemacht haben, was sie sich Sorgen gemacht haben. Und seht euch diese Überzeugung an, sofort überzeugt von dieser Sache. Wenn heute dir einer kommen würde und wird dir sowas sagen und du bist mit ihm und er ist Prophet und du weißt, er ist Prophet, die waren nicht wie wir, dass wir jetzt 100%, natürlich, die waren noch überzeugter, aber ich meine zum Beispiel, als Prophet sallallahu alaihi wasallam Miraj gemacht hat, manche hatten Zweifel in dieser Sache, hatten wirklich Gedanken sich gemacht, hat er das gemacht nicht, aber es gab welche, die waren fest, wie Abu Bakr, wo er gesagt hat, hat der Prophet das gesagt, tamam, khalas, hat sich erledigt. Aber die waren wo das kam, waren sie schon überzeugt. Und da haben sie ihn gefragt, O Allahs Gesandter, an diesem Tag, der wie ein Jahr sein wird, ist es da ausreichend, dass wir 5 Gebete verrichten oder müssen wir mehr beten? Ja? Und der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, sagte, erstmal heißt das für uns, dass dieser Tag wirklich wie ein Jahr ist. Wirklich wie ein Jahr ist, weil sie gesagt haben, sollen wir da 5 Gebete beten oder sollen wir mehr beten? Weil das ist ein Tag, aber mit großer Abstand. Dieser Tag dauert lange. Und der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, sagte, nein, schätzt die Gebete ab und betet diese dann. Das heißt, sie sollen abschätzen, wie immer die Zeit ist. Und seht euch diese Menschen an, die Sahaba, seht euch diese Menschen an, worum sie Angst hatten, ums Gebet. Ums Gebet hatten sie Angst. Und die anderen Menschen, heutzutage, ohne Fitna, gar keine Fitna ist da, und sie lassen einfach das Gebet. Nicht Arbeit, nichts, einfach zu Hause, Hartz IV, Fernsehen, Erdnüsse, Serien und kein Gebet, gar nichts. Alles gelassen. Ohne Fitna, ohne alles. Was, wenn Dajjal zu diesen Leuten kommt? Die sind jetzt schon Allahu Alim, Allah weiß am besten, jetzt schon vielleicht Kuffar. Mit Islam nichts zu tun. Sie sagen nur, ich heiße, keine Ahnung, Ali, Omar, Ahmed, ich bin Muslim, mein Vater ist Muslim. Was ist Islam? Ich weiß nicht. Wie Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, irgendwann wird es Leute geben, Die sagen La ilaha illallah, aber die wissen nicht, was das ist. Gar nichts. Und ich habe nicht gesagt, diese Leute sind Kuffar. Ich sage, bei Allah vielleicht. Weil sie sitzen nur zu Hause, machen gar nichts, haben alles gelassen. Haben Islam hinter ihren Rücken gelassen. Und ziehen sich eine Serie nach der anderen rein. Und der Islam zieht an ihnen vorbei, die Zeit zieht an ihnen vorbei. Und irgendwann sind sie tot, stehen am Tag des Gerichts vor Allah. Und wir wissen, dass man keinen Schritt machen wird, bevor man vier Sachen abgefragt wird. Bevor man über vier Sachen abgefragt wird. Und Allah SWT fragt diese Leute dann, und was hast du mit deiner Zeit gemacht? Und man antwortet, ich kenne die Serie Ezel ganz gut. Ja, bist du. Oder ich kenne Kurt Larvadisi, jeden Schauspieler da drin, alles. Ich bin Profi in dieser Sache. Ist so, was will er sagen? Ich habe mein ganzes Leben lang Musik gemacht. Hier sind meine CDs. Ja, was soll er sonst sagen? Oder ich kenne den Film XY oder diese Sache XY. Und auch davor müssen wir auch aufpassen, dass man sich 80 oder 90 Minuten oder 120 Minuten vor einer Sache hinsetzt, was wir selber auch machen, vor einer Sache hinsetzt und sich etwas anguckt, was überhaupt nicht mit Islam zu tun hat. Und ohne überhaupt die Nia da rein zu tun, dass man das für Islam macht, einfach um sich zu entspannen, dann soll man wissen, wer so etwas macht. In diesem Moment trennt er seine Verbindung zum Islam. Das heißt nicht, dass er Kafir geworden ist, aber er sagt, so jetzt, ich brauche Pause von dieser ganzen Islam-Sache, ich muss jetzt abschalten und einfach ja, relaxen ein bisschen und gucken und jetzt, ich habe jetzt keine Zeit für diese Sache. Und das ist nicht der Weg der Salaf, das ist nicht der Weg der Sahaba. Die haben ihre Nia war immer mit Islam. Auch wenn sie mit ihren Kindern gespielt haben, das war für Islam, für Allah. Und man kann die Nia so machen, dass man für Islam wenigstens was macht. Aber wie willst du, wenn du irgendeinen Film guckst, keine Ahnung, du guckst Rocky oder Rambo oder irgendwas, für Islam, wie willst du das machen? Wie willst du diese Nia so drehen? Du kannst dich betrügen, aber Allah SWT können wir nicht betrügen. Und wie gesagt, ich habe nicht gesagt, man ist Kafir geworden, aber man gibt sich seinen Nefs einfach hin. Man kämpft nicht mal gegen sich. Und stellt euch diese Leute vor, die lassen heute ihr Gebet wegen Arbeit. Und wie viele Leute werden ihr Gebet lassen wegen der Dajjal? Wie viele Leute werden ihr Gebet lassen wegen der Dajjal? Heute lässt man wegen Arbeit. Druck von allen Seiten. Familie, die. Du findest nie Arbeit, guck mal, wie du aussiehst. Immer das Gleiche mit dir, zu nichts zu gebrauchen. Und dann sagst du, meine Familie ist bis hier gekommen, bis hier oben. Okay, ich mache jetzt ein bisschen Bart kürzer, ein bisschen da einen Abstrich. Dann bekommst du vielleicht auch noch Arbeit. Und dann sagen die, siehst du? Und wie wird das sein, wenn der Dajjal kommt? Der Nutzen dieses Hadiths ist, es gibt mehrere Nutzen. Erst einmal, dass die Sahaba überzeugt sind, oder überzeugt waren von dem, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ohne Wenn und Aber. Und bei uns ist das so, wenn wir eine Sache vom Propheten hören, wir sind auch überzeugt von dieser Sache. Aber nicht wie die Sahaba. Wenn irgendwas vom Propheten sallallahu alaihi wasallam so berichtet werden würde, und dann kommt Wissenschaftler und haben etwas so berichtet, dann versuchen wir diese Sache in Einklang zu bringen. Und das ist im Widerspruch. Geht nicht. Und wir versuchen und versuchen. Wir sagen nicht, der Prophet hat so gesagt, lass mich mit dieser Sache in Ruhe. Oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn du ein Kind bekommst, männlich, Säugling, ein männliches Säugling, nach 7 Tagen sollst du was machen? Beschneiden lassen. Das ist die Sunna des Propheten. Heute, wenn du das sagst, aber das ist schon hart, das ist schon so. Subhanallah, das ist Sunna, beste, das heißt 7. Tag, beste, besser geht nicht. Warum? Weil der Prophet sagte so, 7. Tag. Aber wir sagen, ja, aber die sind klein. Waren die damals groß oder was, wo die rausgekommen sind? Nein. Heutzutage alles mit Betäubung, mit diesem. Ja. Früher gab es das nicht. Das heißt, wir müssen versuchen, immer der Sunna zu folgen. Es gibt keinen besseren Maßstab. Das ist schon höchste Stufe, was man erreichen kann. Aber heute wird man von allen Seiten mit Fitna bombardiert. Heute ist der Islam, Allah weiß es am besten, aber wenn der Prophet heute kommen würde, mit dem Islam, wie er gekommen ist, die würden ihn ablehnen, die Leute. Die würden sagen, der ist voll extrem. Zu uns sagen die schon zu extrem. Wir sind gar nichts. Wir sind gar nichts im Gegensatz zu den Sahaba. Noch nicht mal gar nichts. Die würden sagen, was ist mit euch? Ihr seid voll weich. Zu denen seid ihr so, zu denen so. Ihr seid voll locker, zu jedem. Die waren, wenn die Haram gesehen haben, entweder haben die Haram beseitigt oder gingen von Haram weg. Machen wir das? Wie viel sehen wir Haram? Ja, einer raucht mit dir und du redest mit ihm über Islam und versuchst ihn zu überzeugen. Und der raucht vor dir, raucht, einer nach der anderen. Der zweite Nutzen ist, dass die Sahaba die Sorge um die Pflichten des Islams hatten. Dass sie immer Sorge, dass man sieht, sie haben sich immer Sorgen gemacht um diese Wajibat des Islams. Die hatten immer Sorge um Islam. Nicht nur um sich selbst, sondern um die ganze Umma. Sie hatten immer Sorge. Und das müssen wir auch unseren Kindern und uns selbst auch beibringen. Ein weiterer Nutzen ist, die islamischen Gelehrten haben aufgrund dieses Hadiths eine Fatwa gegeben, für Orte wie zum Beispiel in oberen Teilen von Europa, wo ein Tag manchmal wie ein Monat oder länger ist. Das heißt, ein Monat ist komplett dunkel oder komplett hell. Gibt solche Orte. Und die haben gesagt, man soll so beten, in diese Zeitraum soll man so beten, wie das nächste Land, also was am nächsten ist, mit, ich sag mal, normalen Aufgängen. Ja, so soll man beten. Das nächste Land mit normalen Sonnenauf- und Untergängen, so soll man dann beten. Was wir auch wissen, überliefert von unserem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ist, dass der Dajjal sich sehr schnell bewegen wird. Er wird sehr schnell auf der Erde umhergehen. Sehr, sehr schnell. Und in einem Jahr und ein bisschen mehr als 70 Tagen, also in diesen 40 Tagen, aber das ist ein Jahr und ein bisschen mehr als 70 Tagen, wird er die ganze Erdkugel aufsuchen. Also das heißt, an jedem Platz der Erde wird er gewesen sein. Mit Ausnahmen, dazu kommen wir gleich, aber er wird an jedem Platz gewesen sein. So schnell wird er sein. Und der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte, er wird sich so schnell bewegen, wie der Wind den Regen trägt. Wie der Wind, der den Regen trägt. Und man sieht ja heute, das ist ja auch technologisch bewiesen, wie der Regen sich verhält. Ja? Die Wetterforscher, das sind ja keine Zauberer, sogar Zauberer könnten das nicht, also die können nicht in die Zukunft vorhersagen. Aber wie können die sagen, dass morgen zum Beispiel hier regnet? Ganz einfach, die gucken zum Beispiel, in Russland sehen die Regen fällt, ja, und aufgrund des Windverhaltens sagen die, morgen höchstwahrscheinlich kommt der Regen nach Deutschland. Ja? Und überleg mal, wo Russland ist. Und dieser Regen, der gleiche Regen, ist morgen hier. Durch den Wind wird er getragen. Man sieht ja auch, wie diese Wirbel und alles. Durch den Wind ist er morgen hier. Und so schnell wird Dajjal sich auf der Erde bewegen. Das heißt, er wird ganz schnell unterwegs sein. Und das ist auch ein Grund, sagen auch die Gelehrten, auch ein Grund, warum ihm viele Menschen folgen werden. Denn er geht schnell vorbei. Er kommt irgendwo hin, macht seine Fitna, macht ein paar hier Zauberkünste. Man hat keine Zeit, mit ihm zu sitzen, zu reden, zu analysieren. Er kommt, macht sofort Fitna in die Herzen und ist weg. Und die Menschen sofort folgen ihm, werden sofort seine Anhänger. Und es gibt insgesamt gibt es vier Orte, wo Dajjal nicht erscheinen wird. Aber die bekanntesten sind zwei Orte, dass er in Medina und Mekka nicht erscheinen wird. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt keinen Ort auf der Welt, wo der Dajjal nicht erscheinen wird, außer Mekka und Medina. Egal von welcher Seite er versuchen wird, hineinzukommen oder hineinzutreten oder einzudringen, so wartet ein Engel mit einem gezückten Schwert auf ihn und er wird es ihm nicht erlauben einzutreten. Dajjal, weiter sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Dajjal wird bis Medina kommen und sich in der Nähe von Medina niederlassen. Und dann wird Medina beben. Ja, es wird drei Erdbeben geben. Medina wird beben. Und alle Munafiqun und alle Fasiqun auch werden aus Medina kommen und Dajjal treffen. All diese Munafiq, all diese Heuchler und die Sünder werden aus Medina dann rauskommen. Und werden dann mit Dajjal zusammentreffen. In anderen Sahih-Überlieferungen heißt es, Subhanallah, an diesem Tag wird Medina gesäubert. An diesem Tag wird Medina gesäubert. Und in anderen Ahadith heißt es, die meisten Anhänger von Dajjal werden Frauen sein. Die meisten Anhänger von Dajjal werden Frauen sein. Und weiter in dem Hadith sagt er, bis zu dem Grad, also über die Frauen, bis zu dem Grad, dass die Männer nach Hause gehen werden und ihre Frauen, ihre Töchter, ihre Mütter und ihre Tanten anfesseln oder anketten werden. Nur damit sie nicht mit Dajjal zusammentreffen. Weil die wissen, wenn die hingehen, Khalas, hat sich die Sache erledigt. Und dieser Tag heißt auch Yawmul Khalas. Ja, wirklich, Yawmul Khalas. Der Tag, wo entschieden wird, wer auf Dajjal seine Seite ist und wer auf der Seite der Gläubigen ist. An diesem Tag werden die Fronten geklärt. Und Sheikh Albani, Rahimullah und andere sagten, aufgrund von anderen Ahadith, dass Dajjal alle Plätze erreichen wird, außer Masjidul Haram in Mekka und Medina, den Berg Tur, ja, und Masjidul Aqsa. Diese Orte wird er nicht erreichen. Gibt es auch andere Überlieferungen, die das bestätigen. Können die ja auch nur aus Überlieferung machen, da gibt es ja keinen Ijtihad oder so. Und wenn wir nun all diese Fitan, das heißt diese Versuchungen von dem Dajjal, uns anhören und gehört haben, stellt sich die Frage für uns, wie können wir uns vor dem Dajjal schützen? Wie können wir uns vor dem Dajjal schützen? Und eine Sache will ich erwähnen, natürlich, ich bin jetzt nicht einer wie Harun Yahya, der sagt, ich weiß, wann Weltuntergang ist und diese Sache, aber ich habe in Dokumentationen gesehen, ich weiß nicht welches Land jetzt, aber in einem von diesen schwarzafrikanischen Ländern, dass ein Drittel der Ernte und des Regens dieses Jahr weniger geworden ist. Haben die in Dokumentation gezeigt. Und wir haben über die Hadiths gesprochen, dass der Prophet darauf hindeutete, dass ein Drittel im zweiten Jahr zwei. Das heißt jetzt nicht, dass vielleicht nächstes Jahr das passieren kann, aber es kann passieren. Oder kann auch sein, dass vielleicht jetzt mehrere Jahre hintereinander kommen, wo das immer mehr an vielen Orten wird und dass das dann passiert. Deswegen lasst uns anfangen, nicht nur uns der Salaf hier zuzuschreiben, lasst uns auch anfangen, versuchen, wie die Salaf zu sein. Weil wenn er herauskommen sollte in ein paar Jahren und wir nicht fit, wir nicht bereit sind, ja, das ist wie bei einem Training, wie bei einem Kampf oder irgendwas. Wenn du dich nicht vernünftig vorbereitet hast auf deinen Gegner, ja, der wird dich fertig machen, dein Gegner. Wenn du 3-4 Monate Zeit hast, dich vorzubereiten und in 4 Monaten ist Kampftag, ja, und die Boxer zum Beispiel, die machen das, die haben 3-4 Monate Zeit, die müssen ihr Essen aufpassen, die müssen von der Frau weg, von alles. Die sind richtig in dieser Zeit, das ist richtig nur das. Aber dann, das Ergebnis zeigt sich dann in diesen 12 Runden. Und wir müssen uns auch vorbereiten. Und wir müssen uns auch vorbereiten. Weil wenn er rauskommt und wir nicht vorbereitet, nicht fit sind mit Iman, dann wird er uns auch zerfetzen, fertig machen. Und wie man sich schützen kann, ist das Erste, was wir auch schon erwähnt haben, dass man fliehen sollte, wenn man von ihm hört. Man soll fliehen, wenn man von ihm hört. Nicht versuchen, nicht sein Iman prüfen und sagen, ich glaube, ich bin ein Mu'min, ich gehe jetzt zu ihm und auf einmal bist du ein Anhänger geworden. Man soll fliehen, wenn man von ihm hört. Und es gibt sogar Überlieferungen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn die Mu'minun von ihm hören, wenn die Gläubigen von ihm hören, so werden sie in die Berge fliehen. Die werden in die Berge fliehen, abhauen. Die zweite Sache, was Alhamdulillah die meisten, wenn nicht alle von uns machen, ist, dass man bei jedem Gebet vor dem Salam vor 4 Dingen Zuflucht sucht. Und diese Sache ist kein Spaß. Ja? Das ist nicht ohne Grund, dass wir das machen. Man soll darüber auch, wenn man betet, soll man auch ein bisschen nachdenken, was man sagt. Nicht einfach auswendig irgendwas rausschießen. Wir suchen vor 4 Dingen Zuflucht. Wir suchen Zuflucht vor der Hölle, vor dem Feuer des Höllenfeuers, dann vor der Strafe im Grab, vor den Versuchungen des Lebens und des Sterbens und vor dem Dajjal. Vor dem falschen Messias, vor Messias Dajjal suchen wir Zuflucht. vor jedem Taslim. Und es gibt sogar von den Gelehrten der Salaf, das heißt von früher, Zaman, von der früheren Zeit spreche ich, die ihre Kinder fragten, hast du diese und diese Dua vor dem Taslim gemacht? Und die Kinder haben zum Beispiel gesagt, nein. Dann haben sie gesagt, du musst das Gebet nochmal wiederholen. Du musst das Gebet wiederholen. Das war, also bei denen gab es nicht hier Spaß oder so. Oder Zeitvertreib. Ich gehe mal jetzt spielen oder was weiß ich. Die haben ihre Kinder richtig vorbereitet mit Islam. Aber deswegen lesen wir heute die Bücher von diesen Leuten. Ja, wenn wir zum Beispiel gucken von Imam Nawawi, Rahimahullah. Wie hat er gemacht? Wie wir? Oh, ich bin müde, ich lege mich jetzt ein bisschen schlafen. Der hat geschrieben, geschrieben, geschrieben. Und er hat sich nicht schlafen gelegt. Er ist beim Schreiben irgendwann eingeschlafen. Einfach so. Und nach 2-3 Stunden, weil das ist auch ungemütlich, ne? Ist kein Bett, ist er aufgestanden und hat gesagt, wieder Zeit tot. Und dann weiter. Und er hat sogar beim Essen einen Sklaven gehabt, oder eine Dienerin oder einen Diener, ich weiß nicht mehr, der ihn gefüttert hat, dass er lesen kann. Dass er weiter arbeiten kann. Und war das nicht so, dass er sich quasi das Brot erweichen hat? Das haben auch viele gemacht, dass die einfach Mehl in Wasser rein und dann... Damit sie schnell weiterarbeiten. Ja, dann gibt es auch ganz viele Überlieferungen. Wie, mit wie vielen Jahren ist er gestorben? Wie ich weiß, mit 42. Aber wir lesen heute seine Bücher. Ja, das ist die Sache. Die nächste Sache ist, man kann sich mit der Surah Kef schützen. Surah 18. Kann man sich vor dem Dajjal schützen. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer auch immer versucht wird von dem Dajjal, so soll er die ersten Verse der Surah Kef lesen. Und er wird sich von seiner Fitna schützen. Bei Imam Muslim steht, dass man die ersten 10 Verse lesen soll. Es gibt auch andere Überlieferungen, die sagen, man soll die letzten 10 Verse lesen. Aber Sheikh Albani rahimahullah sagt, die sind nicht authentisch. Also authentischer ist die ersten 10. Nun kommen wir zu dem Tod Dajjals. Das bedeutet nicht jetzt, wenn wir über seinen Tod sprechen, dass wir nicht mehr über ihn sprechen werden. Wie ich gesagt habe, das nächste Mal werden wir nicht fast alle, die mir bekannten oder die ich vorfinden konnte, Hadith von Dajjal lesen, beziehungsweise halt frei vortragen oder teilweise auch lesen, über Dajjal. Ja, nicht von Dajjal, über Dajjal werden wir lesen, damit wir auch mit dieser Sache richtig vertraut sind. Weil es gibt Hadith diesbezüglich, die sind richtig lang, die sind wirklich richtig lang und das braucht natürlich auch Zeit. Deswegen werden wir extra das einen kompletten Vortrag darüber machen, bismillah. Und jetzt kommen wir zu seinem Tod. Jeden von uns ist bekannt, wie Dajjal sterben wird. Das ist eine bekannte Sache in der islamischen Umma, dass der Messias, der wahre Messias, wird ihn töten. Isa ibn Maryam, alaihissalam, also Jesus. Und Jesus, egal was die Ungläubigen behaupten mögen, Jesus wurde nicht getötet, Jesus wurde nicht gekreuzigt oder irgendwas, was sie halt da behaupten, was mit ihm gemacht wurde. Jesus wurde von Allah subhanahu wa ta'ala emporgehoben und vor dem Tag des Gerichts wird er auf die Erde herabgelassen oder beziehungsweise herunterkommen und er ist derjenige, der Dajjal töten wird. Er ist derjenige, der Dajjal töten wird. Denn es gibt auch, zu der Überlegung werden wir auch kommen, es gab einmal eine Frage, ob Ibn Sayyad der Dajjal ist. Also dazu werden wir kommen, wer das ist und so weiter. Und auf jeden Fall, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einmal Ibn Sayyad auf den Rücken geschlagen. Also so, dass er ihn überhaupt erkennt und sagte, glaubst du, dass ich Rasulullah bin, dass ich Allahs Gesandter bin? Dann hat er ihm geantwortet, ja. Und dann hat er ihm gesagt, und glaubst du, dass ich auch Allahs Gesandter bin? Und dann haben die noch weiter geredet, dazu werden wir kommen. Und dann hat Omar ibn Khattab radiallahu anhu gesagt, was sagt er? Lass mich seinen Kopf ihn sofort kürzen, abschneiden. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wenn es der Dajjal ist, so wirst du ihm nichts anhaben können. Und es ist auch darüber informiert, dass Isa das machen wird. Deswegen, der ihn töten wird, ist Isa ibn Maryam. Alayhi salam. Letztes Mal haben wir den Hadith erwähnt, wo Dajjal diesen Mu'min, diesen Gläubigen zerteilt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt weiter in diesem Hadith, er wird weiter so machen, das heißt, er wird weiter seine Fitna machen und seine Fesad-Sachen wird er weitermachen, bis Isa ibn Maryam herabkommt. Er wird herunterkommen bei einem weißen Minarett östlich von Damaskus. Und dabei wird er sich an den Flügeln der Engel festhalten. Und weiter sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es gibt keinen Ungläubigen, der seinen Atem, also von Isa ibn Maryam, es gibt keinen Ungläubigen, der seinen Atem spüren wird und dass er lebendig bleibt. Das bedeutet, jeder Ungläubige, der den Atem von Isa ibn Maryam spüren wird, wird sofort auf der Stelle sterben. Und in der Überlieferung heißt es, dass sein Atem von Isa ibn Maryam so weit reicht, wie sein Auge sehen kann. Das heißt, in dieser Zeit, wenn Isa kommt, die Sache hat sich für die Muslime zum Guten gewendet und erledigt. Und dieser Hadith ist sahih. Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam sagte, er wird Dajjal verfolgen und wird ihn einholen in einer Stadt namens Lud, wo er ihn töten wird. Und heute in Palästina gibt es diese Stadt, die so heißt. Heute in Palästina gibt es diese Stadt, die so heißt. Und danach kommt diese bekannte Schlacht, ja, nachdem Dajjal tot ist, kommt die bekannte Schlacht, wo die Muslime gegen die Juden kämpfen werden. Dort wird Allah subhanahu wa ta'ala sehr vielen Dingen auf der Erde die Macht geben, zu sprechen, die eigentlich nicht sprechen können. Und in den Überlieferungen wird überliefert, dass sogar die Wände, die Steine, die Bäume und die Tiere sprechen werden. Und wir wissen, das ist uns bekannt, dass gesagt wird, zum Beispiel, dass der Baum sagen wird oder der Stein, O Mu'min, komm her, denn hinter mir hat sich ein Jude versteckt, so komm und töte ihn. Außer ein Baum, und das ist der Rarkak-Baum. Das wissen wir auch. Und wir sehen heute, und diese Überlieferung kennen nicht nur wir, das wissen auch die Juden, ja, die glauben daran, die pflanzen diese Bäume heute überall. Das kann man bei YouTube einfach gucken, das ist kein Problem, kann man einfach sehen. Ja, die glauben an diese Sache. Aber die haben diesen Kibber, ja, die haben diesen Kibber, dass sie halt Islam nicht folgen. Ja, episch, was soll ich sagen? Es stellen sich für uns noch Fragen, ob der Dajjal zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam lebte und ob Ibn Sayyad der Dajjal ist. Und wir wollen noch andere Ahadith über den Dajjal kennenlernen. So werden wir das nächste Mal, inshallah, über diese beiden Sachen sprechen und fast nur Ahadith durchgehen, die mit Dajjal zu tun haben, damit wir mit dem Thema richtig dann vertraut sind. Und das wird höchstwahrscheinlich der letzte Vortrag über Dajjal. Und wir werden dann natürlich noch auf die Fitan dann eingehen, die wir dann da sehen werden. Das war's von meiner Seite. Wenn es Verständnisfragen gibt, die wir beantworten können, dann bitteschön. Gibt es eine Überlieferung, was Isa alaihi salam gerade macht oder wo der ist? Allah weiß nicht.